Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Thank you. Hallo und herzlich willkommen heute zum BAN-Spezial. Nicht von der BAN, aber dafür aus dem Studio. Heute zu Gast, Jokerface. Hallo. Hallo. Hallo. Seid gegrüßt. Der im realen Leben Jan heißt, also nicht wundern. Genau, das bin ich. Und wir machen heute eine schicke Sendung mit minimal elektronischer Musik von dir, Jan, und werden dich ein wenig interviewen. So sieht's aus. Schön, hier zu sein. Ja, Jan, du bist heute das erste Mal bei der Sandy Eve Show und drum eben würde ich dich da einfach mal bitten, dich vorzustellen und ein bisschen was über oder zu deiner Person als DJ zu sagen. Ja, wo fangen wir da an? Am besten damit, also mit 18 ging das irgendwie los. Da habe ich entschlossen, mir zwei Blattspiele zu kaufen und ein Mischpult und mich da einfach mal auszuprobieren. Ja, und dabei ist es eben geblieben und macht Spiel Spaß und ja, ist ein schönes Hobby und eine große Leidenschaft, würde ich sagen. Schön, mit 18 hast du angefangen. Darf man fragen, wie alt du jetzt bist? Ich bin jetzt 26. Dann ist es schon eine ganze Zeit. Mhm. Und beschreib doch mal so deinen Werdegang von Anfang mit 18 bis jetzt, wo du vielleicht so gespielt hast und wie du dich musikalisch entwickelt hast. Ja, es ging eigentlich los. Also ich habe mich mit verschiedenen Musikrichtungen ausprobiert, über House, über richtigen Techno damals die Zeit, Elektro auch teilweise und bin jetzt im Moment bei Minimal eigentlich so etwas hängen geblieben, weil das doch schon das Ding ist, was mir sehr gut gefällt und wo man sehr viel variieren kann mit anderen Stilrichtungen, zum Beispiel viel Trends habe ich auch gemacht teilweise. Und das versuche ich auch bei den Minimalen, etwas mit einzubauen, ein paar Melodien oder ähnliches. Und ja, macht einfach ja, viel Spaß. Ja, schön. Und deine Club-Erfahrung? Wo hast du zum allerersten Mal gespielt? Zum allerersten Mal? Ja, das ist witzig. Ich habe mir angefangen, damals auf Freeloops, also schon Riemen angetrieben, kennt ja jeder. Und das erste Mal war auf Straße E beim Dive Festival gewesen und das erste Mal auf Technics war eine große Umstellung, aber damals noch unter dem Namen Melchor und ja, hat auch zum Spaß gemacht und das war glaube ich das erste Mal ja, auf dem Dive Festival. Das hat dann auch damals ja eine D-Mark Eintritt gekostet und war eine schicke Sache. Schade, dass es nicht mehr gibt. Hast du mit deinem alten Pseudonym öfters gespielt? Nee, das war das eine Mal und das war so der Name ganz spontan, weil dann schnell gehen sollte. Gut, Melchor, gut. Okay, weil mir war so, als hätte ich den Namen schon irgendwann wahrgenommen. Und wie kam das dann, dass du zu Jokerface umgestiegen bist? Der Name wurde mir aufgedrückt von einer Freundin damals. Joker wegen meinem Grinsen dauernd und Jokerface und das D noch davor und da hat das dann gepasst und war das in Ordnung. Okay, also kann man sagen, wenn man dich abends im Club trifft, sieht man eine strahlende Persönlichkeit, die lacht ja, und feiert. Manchmal schon, meistens. Okay, und derzeit, wo hört man dich so? Ja, jeden zweiten Freitag in der Choralle. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt fest habe und ja, versuche halt darüber hinaus noch zu anderen Möglichkeiten zu kommen, aufzulegen, wie im Wettbüro. Das war eine schöne Sache und ja, mal schauen, was noch so passiert. Ja, für all diejenigen, die nicht dabei waren, Jan hat zur Bankparty mitgespielt, er ist eingesprungen für den Dennis und hat ein wirklich sehr schönes Set hingelegt. Die Leute haben super gefeiert, das war ein super schöner Abend. Von daher kann ich allen, die hier zuhören, nur ans Herz legen, dann doch mal in der Koralle aufzuschlagen, wenn Jan spielt. Und ja, frage ich dich doch mal so zu deinen Zukunftsplänen. Neben dem Auflegen, was du natürlich ausbauen willst und eventuell fühlt sich ja jemand heute animiert, Kontakt zu suchen und dich zu buchen. Planst du vielleicht Produktion oder möchtest du generell irgendwo musikalisch dich in einer gewissen Weise ausbauen oder austesten? Ja, Produktion eigentlich habe ich noch nie probiert, würde ich vielleicht gerne mal machen. Mal schauen, was die Zukunft verbringt. Ansonsten bleibe ich beim Auflegen. Das ist das, was mir Spaß macht. Und ja, ich glaube, das ist das Ding, was ich weiter machen möchte. Und mal sehen, wie der Weg dahin geht. Ich setze mich doch nicht weiter unter Druck. Ich glaube, die Hauptsache ist, dass es mir Spaß bereitet und den Leuten, die dabei sind. Und ja, das ist einfach das Ding. Produktion. Naja, mal schauen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Mal sehen. Okay. Dann machen wir einen kurzen Cut oder einen Schnitt und neue Frage. Ihr hört Coloradio. Genau das. Ein Bärein-Spezial mit Jokerface on Decks. Jan, was hast du uns denn so mitgebracht? Beziehungsweise was hören wir so jetzt in dieser Stunde? Also das Set wird etwas entspannter sein. Und es geht los mit Deep House, schwenkt dann rein zu Minimal, Tech House, so eine Mischung mit schönen Melodien unterlegt teilweise. Und ich glaube, das passt zu der Uhrzeit jetzt schön gut rein. Und ja, ich hoffe, es gefällt. Also viel Spaß damit dann mit dem Sound. Und wenn ihr mehr Lust drauf habt, am 13. Juli ist das nächste Mal an der Koralle. Schaut einfach mal vorbei und ja, dann werden wir schönen Spaß haben. Hast du uns ein Tracklisting oder wie sagt man dazu? Eine Tracklist. ja, habe ich mitgebracht und wer Nachfragen hat, den kann gerne im Radio nachfragen oder bei mir auf der MySpace-Seite, kein Problem. Ja, und Haren wird uns jetzt nochmal kurz sagen, wo ihr die Sunday Eve Show findet im Internet. Ja, und auf www.myspace.com/Sunday Eve Show erfahrt ihr alles über diese Sendung sowie alle bisher gesendeten und alle kommenden Sendungen. Und ihr hört immer noch Coloradio. We'll be right back. We'll be right back. möchte, Jan, ist, gibt es eigentlich in ferner Zukunft noch Projekte mit Solisten zum Beispiel oder anderen DJs, die du gerne verwirklichen möchtest? Ja klar, auf jeden Fall. Also ich lege mit Rick zusammen in der Koralle auf und es macht eine Menge Spaß. Und ich glaube, eine schöne Sache wäre mal in einer Location mit verschiedenen Dresdner DJs da was aufzubauen. Und ja, vielleicht ja, alle Vierteljahre oder alle paar Monate, ein, zwei Monate da regelmäßig was zu machen. Ja, da müsste man sich einfach mal umschauen und das wäre schon eine Sache, die mir Spaß macht. Ne? Das wäre cool. Okay, also wäre das sozusagen ein Projekt, was du in Angriff nehmen würdest? In naher Zukunft. In naher Zukunft, okay. Obwohl es ja sehr schwierig ist, hier in der Stadt, sag ich mal, eine geeignete Location was mit geeignetem Know-how zu kriegen, oder? Ja, das kann man laut sagen. Also Koralle war manchmal etwas schwierig da, aber mittlerweile hat sich das eben etwas gebessert und wird hoffentlich noch besser. Na gut, in der Koralle ist ja schon so, dass mehrere DJs dort den festen Abend haben. Das ist richtig. Ich weiß es nicht. Kann nicht sein, ich nicht. Nein, du nicht. Die Haare scheint sich nicht zu kümmern, aber du bist ja auch nicht. Psst. Da sehen wir es wieder. Kannst du ungefähr sagen, Jan, ob in der Koralle generell wirklich alles dicht ist oder ob dort auch Abende freigehalten werden für jetzt neue Künstler, die meinen, die müssen sich verwirklichen? Ja, für mich war das ja auch der erste Schritt, mich da, dass ich was Festes habe und mich da ausprobieren kann. Und es gibt schon noch freie Abende, das ist richtig. Was jetzt noch fest ist, sind meistens die Freitage. Aber an einem Samstag oder so ist auf jeden Fall noch was frei. Einfach mal nachfragen, direkt in der Koralle an der Bar und da wurde ich bestimmt weitergeholfen. Ist kein Problem, ist, denke ich mal, noch was frei. Kann ich für jeden nur empfehlen, also das ist schon der erste Schritt und wie gesagt, das kann man ruhig mal ausprobieren, klar. Kann ich jeden nur ans Herz legen, ja. Mal was zu probieren, wer das Interesse daran hat aufzulegen oder sich hinter auszuprobieren, den ersten Schritt zu machen. Okay. Aus eigener Erfahrung weiß ich ja auch, dass du am Abend, beziehungsweise an dem Abend in dem hast du, zwei Koffer mit dir herumgetragen hast. Ja. Und du bist ja auch einer, der so, ich sag mal, die Roots, die Evergreens der Techno-Kultur, ja, dein eigen nennst. Die Bandbreite ist schon ziemlich groß und obwohl man sich auch sehr schnell verfahren kann, wenn man so viel rumprobiert an einem Abend. Aber es macht trotzdem Spaß, wie auch unser gemeinsamer Abend. Das war lustig. Und, aber ich versuche mich jetzt mehr auf das Minimale festzulegen und dann lieber von einem Genre ins nächste zu springen. Also in dem Sinne bist du fixiert jetzt und lässt mehr oder weniger dein Techno-Set außen vor. Beziehungsweise hast du es mal speziell getestet und festgestellt, dass es gar nicht mehr ankommt? Oder kannst du sagen, dass die Sachen von 5, 6, 7 Jahren heutzutage besser funktionieren als die aktuellen? Nee, besser würde ich nicht sagen. Also teilweise kann man die schon spielen, aber irgendwann, also so mal als kleine Aufpepper, geht das schon mal, kann man da mal was dazwischen hauen, klar, auf jeden Fall. Aber einen Abend damit füllen, das geht ja nur bei solchen Sachen wie bei der Bankparty, wo man dann weiß, dass das ankommt, weil auch viele Leute dabei waren, die die Zeit damals erlebt haben und sich an die jetzt an die Klassiker erinnern können und da auch dann gut abgehört sind. Aber jetzt den ganzen Abend so das Spielen, das denke ich schon okay. Ansonsten aus deiner Erfahrung, ist der aktuelle, momentan vorherrschende Minimal Tech House schon der Sound, der gehört werden will und wo die Leute abfallen? Ja, würde ich schon sagen. Also im Endeffekt entscheidet es jeder für sich selbst, worauf er abfeiert, aber das ist der Style, ist das eigentlich. Jahrelang bin ich hin und her zwischen der einen Richtung und der anderen, aber das ist schon schön, dass ich da vor Fuß gefasst habe und hängen geblieben bin. Das freut mich selber am meisten. Und ja, im Endeffekt muss ich jetzt auch wissen, worauf ich abfeiere. Aber bei mir ist es minimal und das ist schon cool. Und jetzt aus dem Stegreif heraus, so deine Top 10 oder deine Top 5, ob du jetzt irgendwas in der Hinsicht benennen kannst? Ja, ich finde die Veröffentlichung auf Mobile zum Beispiel schön oder Tic Tac Toe, das Label oder so, da gibt es verschiedene Labels schon, die mir da gefallen. Gibt es verschiedene andere noch, aber fallen mir jetzt spontan jetzt überhaupt nicht ein. Okay. Und so deine Lieblingsplatte aus deinem Ganzen oder gibt's das nicht? Lieblingsplatte gibt's bestimmt. Also ich finde die Kommune Kreuzberg ziemlich cool. Auf Spagat, das ist was. Oder die Recliner, The State of Things, die ist richtig schön. Die ist vom letzten Jahr, im Sommer letzten Jahres erschienen und die gefällt mir immer noch, spiele ich immer wieder gern. wir aktivieren unsere Grußecke. Okay. Und Jan darf jetzt an dieser Stelle grüßen, wen er möchte. Ja, ich grüße den Andreas, die Uta grüße ich, ja, und sonst alle, die mich kennen und die gerne Choralle kommen und mit mir zusammen feiern. Ich grüße euch beide hier, ja, die mir die Möglichkeit geben. Ja. Und alle Leute von Bang, den Henry, den Basti und ja, ich glaube, das war's schon. Ja. Haben wir alle. Ja, haben wir alle. Schön. Jetzt bist du dran, Rick. Ich grüße heute hier, ach ja, wer mich gerade hört und kennt, sei herzlich gegrüßt und ansonsten, wer mich kennenlernen möchte, myspace.com/Sunday Eve Show oder andere Informationen bekommt ihr wie immer bei www.bang.de. So ist es. Damit sind wir am Ende unserer aktuellen Sendung angekommen. Das nächste Mal werden wir uns wieder hören am 15. Juli um dieselbe Zeit hier bei Coloradio. Zu empfangen ist Coloradio auch im Web als Stream unter coloradio.org. An dieser Stelle tschüss, Jan. Ja, schön, danke für die Einladung. Rick, danke fürs Mitwirken. Ja, gern geschehen. Jan, dir danke, Hagen danke und... Danke Rick, danke Hagen. Ja, schönen Ausklang der BRN noch. Tschüss. Ciao. Wir sehen uns in der Folge. Oh, hi.